Gibt es Fälle, in welchen es erlaubt ist, den Nächsten zu töten? Ist es erlaubt, den Nächsten zu töten? Natürlich, jedes Gesetz hat seine Ausnahmen. Wenn man in einem gerechten Krieg kämpft, ja, schwieriges Kapitel, aber gut, ziemlich klar von der katholischen Morallehre her, gerechter Krieg, vor allem wenn sich verteidigt, das Land, das Wohl der Heimat verteidigt. Wenn man auf Befehl der höchsten Autorität das Todesurteil als Strafe für ein Verbrechen vollzieht, ja, die Henker, töten erlaubterweise, irgendwer muss auf den Knopf drücken oder den Hebel betätigen oder sonst was, einen Strick um den Hals legen, dann kam bis zur Französischen Revolution eben keine, hat die vollen Bürgerrechte gehabt, ist nicht, noch nicht Priester werden oder so, das war eben ein verrufener Stand, aber an sich nichts dabei. Metzger durften auch nicht Priester werden. Ist auch oft nicht gut gegangen. Man schaut, Brustbruderschaft habe ich einen gekannt, im Stift gibt es auch einen gelernten Metzger, der Priester geworden ist. Auch nichts Gescheites. Sagen alle Leute im Dorf. Sich da jeder. Ist halt das so. Und endlich, wenn es sich um die notwendige und gerechte Verteidigung des Lebens gegen einen ungerechten Angreifer handelt. Ja. Es geht alles auf das Prinzip der legitimen Notwehr zurück. Ja. Für einen selber kann entsprechend mich meines Lebens erwehren, und wenn der andere dabei auf der Strecke bleibt, dann ist ein Pech, er hat mich angegriffen. Ja. Man kann nicht sagen, der andere ist mir auf die Zehen gestiegen, jetzt erschieße ich ihn dafür, weil man wehgetan hat. Es muss proportioniert sein. Das heißt, wenn eine Gefahr besteht, offensichtlich die Gefahr der anderen mit einem Messer bedroht oder mit einer anderen Waffe, die offensichtlich lebensgefährliche Verletzungen verursachen wird, kann ich mich auch entsprechend verteidigen. Ja. Ich kann nicht den Nachbar erschießen von meinem Grundstück aus, weil ich irgendwas gegen ihn habe. Ja. Außer er greift mir an, wenn ein Spaten rüberkommt und mich bedroht oder mit einer Mistgabel, sollte ich mich auch entsprechend verteidigen. Ja. Vater muss seine Familie verteidigen, das ist also das Prinzip des gerechten Kriegs, ja, warum man die Leute zu den Waffen gerufen hat. Sieht man ja, was daraus gemacht worden ist mit den großen Kriegen, also Napoleon, der als erster dann in Frankreich als Handlanger der Revolution, der die Französische Revolution dann institutionalisiert hat, zu seiner Zeit, nach ein paar Jahren, durch seine Aktionen, der hat als erster die allgemeine Wehrpflicht, eingeführt, wo es dann riesen Armeen gibt, die große Armee dann, 600.000 Leute, glaube ich, die fast alle, weit über 90% in Russland krepieren, im Rückzug spätestens, wie später dann auch die deutschen Armeen, auch nichts gelernt aus der Geschichte, wo dann eben das Prinzip des gerechten Kriegs nicht mehr klar ist, also da jeder zu den Waffen gerufen werden kann, um für irgendeine Sache zu kämpfen, die mit ihm, mit seiner Familie, selbst mit seinem Land nichts mehr zu tun hat. Das sagen inzwischen ja schon viele. Ich meine, was haben amerikanische Soldaten in Afghanistan oder im Irak oder in Kuwait oder sonst irgendwo zu suchen? Wo ist da der gerechte Krieg? Blödsinn. Französische Familienväter, die in der Armee sind, die in Afrika da stationiert sind und immer wieder welche ums Leben kommen, ja, muss man sich irgendwann einmal fragen, was sie überhaupt noch für einen Sinn haben soll. Aber so unangenehme Fragen werden meistens nicht gestellt, weil sie keine Antwort empfangen würden in der gegenwärtigen Situation. Rebus sextantibus. Also Vater kann seine Familie, seine Kinder verteidigen gegen einen Angreifer, auch wenn er nicht angegriffen wird, wenn jemand ein Kind entführen oder sonst verletzen will, kann und muss er sie verteidigen, auch wenn der Angreifer dabei dann beschädigt wird, auch ums Leben kommt. macht ja nichts. Solange es proportioniert ist, wie gesagt. Oder die hat ja auf Befehl der höchsten Autorität im Staat, in der Zivilgesellschaft, das Todesurteil, ein gerechtes Todesurteil, als Strafe für Verbrechen vollzieht. Ja, weil eben hier die Gesellschaft sich verteidigt gegen schädliche Elemente. Es wird mal wieder verglichen mit dem menschlichen Leib, der auch Schadstoffe ausscheiden muss, weil er sonst vergiftet wird, oder ein Glied opfern muss, um das Ganze, die Gesundheit des Ganzen wiederherzustellen oder zu erhalten. Der Verbrecher, Kapitalverbrecher, das Leben anderer schwerstens geschädigt oder genommen hat, selbst sein Lebensrecht verwirkt, das muss man auch sehen, das ist natürlich Bergoglio abstreitend, auch so viele andere Moderne, weil sie eben nicht mehr auf der Grundlage der natürlichen oder übernatürlichen, gottgegebenen Ordnung stehen. Den Vorwand der Nächstenliebe, die richtige Nächstenliebe geschädigt.